Hinter den Kulissen. Die wahre Bedeutung der Durchsagen. Erfahrene Bahnfahrer wissen, die Ausreden, Durchsagen der Bahn, ähneln dem Zeitungshoroskop. Sie haben nichts mit der Realität zu tun. Wie jedoch so oft, ein Fünkchen Wahrheit steckt in jeder hoffnungslos verstotterten Meldung. Hier die wichtigsten Routineansagen und ihre wahre Bedeutung. Wenn die Bahn sagt, meine Damen und Herren, mein Name ist ich bin Ihr Zugchef und heiße Sie auch im Namen meines Teams herzlich willkommen im ICE 241 auf der Fahrt von Riebnitz-Damgarten West nach Stuttgart über Schwerin, Hamburg, Bremen, Köln, Bonn, Frankfurt, Mannheim, Kiel, Aachen. Dann meint sie, hallo Opfer. Unfassbar, dass ihr erneut in diese Logistikfalle getappt seid. Mein Name tut nichts zur Sache und mein völlig überfordertes Team wird nichts unversucht lassen, euch bei dieser Odyssee durch Deutschland vollständig zu demoralisieren. Wenn die Bahn sagt, ich möchte Sie noch auf unseren gastronomischen Service hinweisen. Das Bordbistro befindet sich im Wagen 211 zwischen der ersten und der zweiten Wagenklasse, wo Sie unser freundlicher Servicemitarbeiter gerne begrüßt. Dann meint sie, falls ihr wirklich etwas Essbares im Zug vermutet, seid ihr entweder krankhaft optimistisch oder extraterrestrisch. Auf jeden Fall muss der Service-Mitarbeiter erst einmal die gerade gelieferten Waren sortieren und einbuchen. Und das dauert vermutlich bis zur Endstation. Mindestens aber bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums. Wenn die Bahn sagt, in der ersten Wagenklasse bedienen wir Sie auch gerne am Platz. Dann meint sie, du hast viel Geld bezahlt, um niemandem zu begegnen. Nun steh auch dazu. Wenn die Bahn sagt, meine Damen und Herren, unser Zug hat soeben außerplanmäßig angehalten. Dann meint sie, hallo Opfer, jetzt geht's los. Wir haben uns wieder einmal alle Mühe gegeben, eure Reisepläne zunichte zu machen. Der Grund für den Halt ist eine Signalstörung. Weil der Aushilfslokführer keine Ahnung hat, was dieses seltsame Licht bedeutet. Und erst einmal in der Betriebsanleitung nachsieht. Der Grund für den Halt ist dichte Zugfolge. Weil der Zugführerpraktikant irgendeinen Knopf gedrückt hat. Jetzt rätseln alle, wie man den Zug wieder in Bewegung setzt. Der Grund für den Halt ist ein entgegenkommender Zug im vor uns liegenden Streckenabschnitt. Weil es irrerweise den Nostalgiezug VT08, Sie wissen schon, die Helden von Bern, auf diese Strecke verschlagen hat. Der Grund für den Halt ist, dass im vor uns liegenden Streckenabschnitt Bauarbeiten durchgeführt werden. Ja, weil sich die Schranken an der Landstraße 278 vor Unterödebühl West leider wieder einmal nicht senken lassen. Zugchef Müller und der aus dem 30 Kilometer entfernten Pfaffenried herbeigeorderte Bahnwärter Thiel müssen nun erst noch die Straße mit Flatterband absperren, wenn sie im Baumarkt eins bekommen. Der Grund für den Halt sind technische Probleme. Uns fällt keine andere Ausrede ein, aber der Lokführer muss jetzt endlich seinen Mittagsschlaf nachholen. Wenn die Bahn sagt, aufgrund einer falschen Bauart in der Wagenreihung konnten leider die elektronischen Sitzplatzreservierungen nicht eingeladen werden. Wir bitten Fahrgäste ohne Reservierung, gegebenenfalls die Plätze freizugeben. Dann meint sie, leider haben wir die Reservierungsdatei verschlammt. Oder wir haben geheime Order, noch ein paar Fahrgäste zu vergraulen. Egal, ab jetzt gilt das Faustrecht. Wenn die Bahn sagt, bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Zugbegleiter. Dann meint sie, wir haben uns im Dienstabteil verschanzt oder im Kleinkinderabteil versteckt und die Gardinen zugezogen. Haut ab! Wenn die Bahn sagt, unser Zug hat derzeit eine Verspätung von 17 Minuten. Grund dafür waren Kopplungsprobleme in Hamm. In Hannover werden jedoch alle vorgesehenen Anschlusszüge erreicht. Dann meint sie, der Lokführer hat ausgerechnet in Hamm eine neue, sehr attraktive Kollegin kennengelernt. Das Treffen verlief jedoch etwas enttäuschend für ihn. Jetzt schiebt der Frust. Trotzdem werden in Hannover die vorgesehenen Anschlusszüge erreicht. Allerdings erst morgen. Wenn die Bahn sagt, meine Damen und Herren, leider muss unser Zug umgeleitet werden. Dann meint sie, Opfer, aufgepasst. Ihr dachtet wohl, das wäre jetzt schon alles. Aber wir können noch mehr. Einen haben wir noch. Der Grund für die Umleitung ist eine Person im Gleis. Wieder hat ein Bahnkunde den letzten Ausweg gewählt. Wir versuchen, ihn einzufangen und zurückzubringen, bevor er die nächste Mietwagenfirma erreicht.